Gut, dann schalten wir jetzt live nach, jetzt hoffe ich, ich setze mich nicht in die Nessel, nach Berlin, ist das richtig? Ja, so fast, ne? Also ja, ist ja Outskirts. Speckgürtel sozusagen, ja. Genau. Speckgürtel von Berlin. Hallo, ich grüße dich. Das ist ja schön, dass du uns hier besuchen kommst. Wir überlegen dann noch an einem Gegenbesuch beim Day of the Pods, der ja auch bald kommt, gell? Genau, Day of the Podcast, angesetzt so für den 1.7.2017, weil das so ein schönes Datum ist so. Ja, okay. 1.7.17. Achso, ist ein Samstag. Ist dann Feiertag danach oder was? Ja, genau. Ausschlafen kann, oder? Gut. Ja, hast du uns mitgebracht? Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich habe gar nichts jetzt groß gehört von dir, was du hier jetzt machen magst. Ja, ich wollte so eine kleine Folge Seaton Snyder machen. Ja, sehr und, schön. Und ja, das ist ja so mein random Themen-Laber-Gesprächspodcast, so halt alles Mögliche. Mhm. Und ja, ich glaube, ihr habt es gestern alle mitbekommen, Focus Online soll sich ja jetzt um die Fake News bemühen, da die zu kontrollieren. Okay. Ja, und alle haben so, wer? Focus Online? Aha, okay. Es ging ein allgemeines Gelächter durch das Internet. Ja, dann sage ich doch einfach mal, dann hören wir dem Max Snyder mal zu, was er zu Fake News und Focus Online zu sagen hat. Na, also es ist jetzt nicht, es sind so mehrere Themen, ich habe jetzt nicht nur das. Ja, dann hau rein. Ich dachte, wir sprechen so allgemein drüber quasi. Also ich habe jetzt keinen Vortrag vorbereitet so. Ja. Oh, okay, ja, dann machen wir hier ein paar Mikros auf. Es ist halt genau, ja. Also ich fand es halt auch so, aha, ja, Focus Online, also warum jetzt nicht irgendwie irgendwer Unabhängiges und nicht irgendein, ja, mit einem Medienmagazin, was jetzt auch nicht gerade für seinen tollen Journalismus bekannt ist beim Blockrebellen. Ich öffne mal den Link in den Teamspeak-Chat, wenn er mich denn hier lässt, ja. Die Blockrebellen haben ja dann noch so ein paar Beispiele aufgeführt für den Top-Journalismus von Focus Online. Unter anderem einmal gepostet, ja, hier russisches Schiff vor der Küste von Australien und auf dem Bild ist zu sehen so ein Kampfkreuzer und hinten eine kanadische Flagge drauf. Hab ich auch so gefragt, so, was läuft da falsch? Ja, du müsstest mich ein bisschen abholen, weil ich bin jemand, ich schaue ganz, ganz wenig Nachrichten eigentlich, ganz ehrlich. Fake News ist jetzt dieses Thema, es wird einfach mal was in den Raum gestellt, was letztendlich gar nicht stimmt. Genau, das ist ja so die Bezeichnung für irgendwelche News, die verbreitet werden, um da irgendwie Propaganda zu machen. Auch jetzt im Rahmen von Trump kam das ja jetzt so auf. Und da hat jetzt der hat auch Facebook irgendwie einen Partner gesucht, der die Plattform nach Fake News durchsuchen soll und Falschmeldungen richtigstellen soll. Und der Partner ist jetzt Focus Online. Das heißt, man traut Focus Online zu, dass die entsprechende IT-Power haben, um so eine Recherche im Netz machen zu können, oder? Ja, genau. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie Focus Online IT aufgestellt ist, aber okay. Das ist so ein, die ganzen Nachrichten-Apps so auf dem iPhone und so, die haben ja auch so Push-Meldungen und einmal kam Focus Online so mit Eilmeldung. Wer wird Millionär im Live-Ticker? Joker schon bei der 2000-Euro-Frage. Frage ich mich jetzt so, Nachrichtenportal, was wollt ihr mir damit sagen? oder dieses andere Ding mit dem, da hatten sie eine Vergleichsgrafik gepostet, da ging es irgendwie, so Umfrage zu den verschiedenen Parteien und dann, hatten sie da auch irgendwie, stimmte die Grafik auch überhaupt nicht damit überein, was sie da gepostet hatten. Und ja, Das heißt, du bist jemand, der sowas durchaus beobachtet in der Presse, ob sowas dann übereinander passt oder nicht? Nee, ich habe es nur auf Facebook gesehen. Also ich habe mich Focus Online, ja, glaube ich auch drin. Ansonsten halt so durch die Blockrebellen, die greifen ja sowas auch gerne mal auf, habe ich das gesehen. Ja, nochmal gucken, wie es da weitergeht. Dann gibt es ja auch aktuell dieses, dass Facebook in Deutschland verklagt wird von jemandem, dessen Foto, wo er zu sehen ist mit Frau Merkel und sich beide die Hände geben, irgendwie in Facebook-Kreise zieht und halt auch immer zu falschen Artikeln, also wo dann irgendwie ja, ich sag mal, auch gegen Flüchtlinge oder so gehetzt wird und dann wird halt dieses Foto so dazu benutzt. Ist das mit diesem Dönerverkäufer, das Foto dann, oder? Weiß ich gar nicht. Und auf jeden Fall, er möchte jetzt halt Facebook darauf verklagen, dass die sich darum kümmern, dass ja, diese Beiträge, wo sein Foto missbräuchlicherweise benutzt wird, irgendwie verschwinden. Also in dem Fall könnte ja Facebook in ihren Hochlader-Algorithmus oder ihren Algorithmus, der auch Porn erkennt, dieses Bild hochladen und dann sagen so, hier, wenn das irgendwer benutzt, dann wird es einfach mal notorisch gesperrt und wer der Meinung ist, dass es doch gerade rechtens benutzt, weil er darüber berichtet oder so, dann kann er ja da ein Veto einlegen. So wie das ja bei YouTube auch ist, wenn man ich glaube so die da benutzt irgendein Lied und dann gibt es ja so verschiedene Stufen, wie da dein Video dann gesperrt wird, also wird es ganz gesperrt oder es geht nur das Audio und dann kannst du halt auch sagen, so hier, nee, ich habe die Lizenz für das Lied und so. Gerade so Leute, die klassische Musik auf dem Klavier spielen, das hochladen, haben das Problem öfter. Und ja, auf der anderen Seite kam mir dann so das Veto, naja, Thema Zensur und so, ist ja dann auch wieder problematisch. Ja, wollte ich gerade fragen, da sind die Leute doch immer gleich schnell dabei, oder? Wenn im Netz irgendwas ausgeblendet wird, dann ist doch gleich immer der Schrei nach Zensur da, oder? Ja. So gleich federführend, was weiß ich, irgendwelche, sag ich mal, nerdaffine Parteisplitterungen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die dann immer sehr gerne sofort losschreien, wenn irgendwo mal ein Bild verschwindet auf irgendeiner Homepage, oder? Ohne jetzt politische Parteien zu nennen oder so. Wir wollen ja hier keine Piraterie betreiben oder irgend sowas, was jetzt die Parteilandschaft betrifft. Ja. Ja, da seid ihr in Berlin ja viel mit gesegnet, oder? Ja. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, hau mal rein. Mal gucken, ob ich dazu was sagen kann oder nicht. Wenn nicht, muss jemand anders reinspringen. Aber ich schaue, was geht. Es gab jetzt irgendwie schon wieder die ersten Gerüchte zum nächsten iPhone, iPhone 8. Und ich glaube, weil schon die ersten Fotos oder Gerüchte kamen aus irgendwelchen Fabriken, wo jetzt schon die Produktion anlaufen soll, was ja durchaus vorstellbar ist bei so den Anzahl an Geräten, die sie da raushauen. Vielleicht so, was ich auch immer gerne vermute, sind so irgendwelche Prototypen, die sicherlich auch in einer geringen Stückzahl produziert werden und dann in Apple intern getestet werden. Und da gab es jetzt auch von iDownBlog so einen Artikel mit so einem, Quatsch, nicht, Cult of Mac ist das, so ein Artikel mit so einem Konzept vom iPhone 8, wo ich so dachte, so, nein, das wird's hoffentlich nicht, weil das sieht mega hässlich aus. Und also es soll ja irgendwie Full-Front-Display, also so fast randlos, also wie das eine Gerät von Xiaomi werden. Der Home-Button so in seiner physikalischen Art verschwindet und wandert dann irgendwie in diesen Bildschirm. Und dann ist halt unten so ein, also gerade in diesem Konzept ist das so ein Riesenbereich, wo dann der Home-Button ist, und dann so bei Instagram ist irgendwie so ein Button für Foto und ein Button für Direct Messages und in der Mitte halt der Home-Button, und da ist dann so ein riesiger Bereich, der irgendwie frei ist, und ich, also ich glaube nicht, dass das so kommt, weil das ist ja riesiger verschenkter Platz. Abgesehen davon passt auch, also das beißt sich alles so, dass die runden Kanten sozusagen da von dem Display, das passt nicht zum Gehäuse, und ja, hätte man sich irgendwie ein bisschen mehr Mühe geben können beim Basteln. Was ist das für eine Informationsquelle da, die das da veröffentlicht? Ist die vertrauenswürdig oder ich meine, sowas, wird das so früh schon geleakt, so Informationen? Ja, na, also ich weiß nicht, worauf der jetzt irgendwie sein Konzept Schöpfung da gestützt hat, aber vielleicht sind wir da ja wieder beim Thema Fake News, denn ja. Ich habe das Ganze auch schon so ein bisschen beobachtet, und zwar hat diese überaus seriöse Quelle der Stern nämlich auch schon seinen Kram dazugegeben. Die gehen sogar so weit, dass die behaupten, das Ding wird völlig ohne Knöpfe erscheinen. Es wird ein Spardisplay bekommen, wie auch immer das funktionieren soll, dass das eine Glasoberfläche sein soll, die angeblich Strom spart. Ich setze euch da auch nochmal einen Link zu rein, okay. Könnt ihr euch auch nochmal informieren. Also ich glaube, das Ganze beruht wirklich auf Fake News im Moment. Ja, also... Und Kopfhörer kann ich dann mit Bananensteckern endlich wieder dann anklemmen wahrscheinlich, oder? Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Also stern.de, das ist dann, das sind so Seiten, wo da würde ich nie so so tiefgehende Technikthemen von lesen, weil also ja, ich bin darüber auch nur gestolpert, weil das Ding bei mir im Ticker aufgetaucht ist, und da ich selber iPhone-Fan bin, habe ich es mir natürlich durchgelesen, aber glauben tue ich davon keine 10%. Ich habe euch das mal unten hier in den Chat gesetzt. Gucken wir mal. Ja, TeamSpeak klingt endlich mehr Laufzeit. Also ich, um mal so meine Wünsche zu äußern, also ich würde es kaufen, wenn es so im Formfaktor von 4,7 Zoll wäre, also wie das iPhone 6 oder 7 das normale, und dann halt aber so, ja, über die möglichst wenig Ränder, sage ich mal, so sehr großes Display. Ich hatte gestern im Schweinemarkt das Sony Xperia Compact in der Hand. Was ist das? Das hat so ein 4,6 Zoll Screen und einen relativ großen Bildschirm. Das hat mir gefallen, das lag mir gut in der Hand. Und die Sony-Serie allgemein halte ich für sehr gut, wenn man halt Android-Handys haben möchte, ne? Ich bin halt Apple-Fan, aber in dem Falle, wenn wir auf Android umschwenken, würde ich mir in der Tat ein Sony holen. Ja, genau. Ich habe auch so dachte so, also ja, wenn dann das Sony Xperia X Compact ist das, und es gibt übrigens noch ein weiteres Gerücht, dass das iPhone 8 wohl das erste Mal in der großen Version die 2.000-Euro-Marke knacken soll. 1.000 irgendwie. Ne? Nee, also 2.000 stand da definitiv. Ja, also ja, das war auch so eine News, dass das kleinste Gerät sozusagen, also die, was 32 GB ist jetzt, glaube ich, dann bei 1.000 Euro startet. Glaube ich auch noch nicht. Da kriegst du ja schon Gebrauchtwagen für. Na, da kriegst du sogar schon ein Handy für, ne? kriegst auch ein Handy für. Denn auch Nokia wird ja für 49 Euro demnächst was an den Markt schmeißen, was ja damals zumindest die beste Akkuleitung ever gehabt hat, ne? Ja, es stimmt, das 3310 soll ja neu aufgelegt werden im Retro-Style, genau. Genau, auf dem Mobile World Congress stellen sie wieder so ein paar Feature-Phones vor, also so Handys. Und da soll auch wieder ein 3310 Hommage dabei sein. Und das machte auch die Tage die Runde, dachte ich so, okay. Also ich habe hier noch ein 6310i liegen. Das funktioniert noch einwandfrei und auch die Akkuleistung, wenn ich es wirklich mal. Früher war das so, dass in den Dienstwagen immer in der Mittelkonsole so eine Vorbereitung für Diensthandys war. Ja. Und da war wohl dieses Nokia 6310i, glaube ich, das beliebteste in der oberen Mittelklasse Fahrzeugart. Ja. Und das habe ich hier tatsächlich noch liegen. Und wenn ich das mal auflade und benutze, der Akku hält also tatsächlich im Standby locker eine Woche. Locker. Ja. Ja, das ist auch dieser Running Gag, ne? So, mir ist gestern in der Küche mein Nokia 3310 auf die Fliesen gefallen. Ja, und? Ja, morgen kommt der Fliesenleger. Ja, genau. Ja, und zu dem 6310i sagt man, ja, ich habe meinen Keller aufgeräumt, da lag das Handy noch und zwei Balken hatte ich immer noch. Ja, genau. 6310i, jetzt muss ich auch mal gucken. Und das soll was? 49 Euro kosten oder was? Ich glaube, auch das kann ich nur sagen, was ich gelesen habe. Einige sprechen von ja. 49 und einige von 79. Also irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich angesiedelt sein, je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist. Ja. Denn das kann ja nichts außer telefonieren und SMS und so ein bisschen, ja. Multimedia geht, glaube ich, gar nicht, wenn ich das richtig weiß, sondern eben halt so ein bisschen chatten und vielleicht noch ein bisschen Streamer oder vielleicht auch sogar Facebook oder sowas, aber ganz viel wird es nicht können. Ja, das klingt perfekt, um das den Kindern mit in die Schule zu geben. Ja, genau. Für Smartphones dürfen sie eh nicht wirklich. Genau. Und wenn das Ding vom Akku her dann passt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so die Zielgruppe ist. Vielleicht, wenn die Tasten groß genug sind und das Display groß genug ist, dass es vielleicht entweder die älteren Menschen, so wie mich, die mit schlechten Augen, oder eben halt wirklich die kleineren Kinder, wo die Eltern sagen, du hast ein Handy, du kannst mich erreichen, wenn Gefahr droht, aber mit rumspielen während des Unterrichts kannst halt nicht damit, ne? Ja, oder durchaus so als Zweitgerät, kann ich mir auch vorstellen. Wenn wir Musik machen sind oder so, dann brauche ich auch keinen Smart, brauche ich nur was, um eben Taxi zu rufen oder irgendwas. Genau. Ne? Wenn das wirklich nur 49 Euro kostet, werde ich mir sicherlich auch eins holen. Wie du schon sagst, wenn du wirklich mal, sei es denn, du bist mit dem Motorrad unterwegs oder irgendwas und du musst im Notfall nur telefonieren und brauchst den ganzen anderen Scheiß nicht. Wenn du es dann aber verlierst oder es geht dir aus Versehen kaputt oder so, dann ärgerst du dich wenigstens nicht, dass du dein 1.000-Euro-Teil zersägt hast. Ne? Ja, vor allem, wenn die Sendeleistung noch entsprechend gut ist, auch wieder. Dann hast du auch fast überall Empfang. Das wäre ja auch hier gerade, Micha, du machst ja auch dieses Tupperdosen-Suchen, das wäre ja für euch dann auch interessant, ne? Ehe du dein iPhone in den Dreck schmeißt. Ja, das ist schon richtig. Aber da ist es ja oftmals der Grund, dass man gerade ein Smartphone mit hat, wenn man an diese Mysteries, also diese Rätselaufgaben im Wald gerät und dann halt Netzempfang hat, dann muss man schon mal eventuell googeln oder eben halt auf irgendwelche Homepages zugreifen oder so. Also dieses Hobby ist ja mittlerweile so ausgefeilt, dass man da doch mitunter, wenn man denn dann Empfang im tiefsten Wald hat, eben halt dann doch mal das Smartphone gerne mitnimmt. Ja, gut. Aber ich kann mir das echt gut vorstellen. So als Zweitgerät, so gerade wenn du mal mit den Kindern unterwegs bist, spazieren an der Isar hier bei uns oder irgendwas und brauchst es echt nur, um irgendwie im Notfall mal wen anzurufen, dann ist das doch ideal. Für 50 Euro geht kaum kaputt. Ja, finde ich eine gute Idee. Wollen wir mal drüber nachdenken. Also das 6310i, das kenne ich euch gerade mal gegoogelt. Ja, ist auch so ein ganz ikonisches Teil. Ja, genau. Das war ja von der Form her so relativ schlank. Das war schon, ja, wenn man nicht den dicken Akku drin hatte, auch relativ flach. Und also es war gut von Bedienung. Der Komfort war für damalige Zeiten echt angenehm. Also das war wirklich damals eins auch meiner Lieblingshandys, muss ich sagen. War das Handy in Matrix nicht auch ein Nokia? Gibt's denn nicht aus? War da nicht auch so eine Special, so dieses leicht bananenförmige Ding, was die da immer haben? Fünf irgendwas. Aber das. Sicher, war das nicht Siemens? War das nicht Matrix. Der Knochen, der S3, der so gebogen war? Doch, Matrix Nokia. Matrix Nokia meine ich irgendwie. Ja, das sagt mir gar nichts, muss ich sagen. 8110. Ja, genau. Kommt aber einfach bei Google eingegeben. Ja. Ja. Das ist ja die Autocomplete Matrix Nokia, ja. Das erste, was ich hatte, war ein Alcatel, das war noch mit Antenne, da konntest du hier so Mulder und Scully-mäßig die Antenne mit den Zähnen so rausziehen. Und dann ja, so eins hatte ich aber auch. Zu Hause dann anrufen. Setz die Kartoffeln auf, ich bin gleich da. Ich habe damals in meinem allerersten Firmenwagen, einem 3er BMW, noch das C-Netz drin gehabt. Da war die Haupteinheit hinten im Kofferraum verbaut. So ein schwarzer großer Kasten. Und man hat tatsächlich da, wo die Handbremse sitzt, so einen Hörer mit Kabel und sowas gehabt. War Mr. Mega wichtig. Wenn du irgendwo dann beim Kunden reingelaufen bist, hast du diesen Koffer hinten mitgeschleppt, nur um zu zeigen, du hast ja schon was zum Telefonieren. Und die Einheit hat, glaube ich, 5 Mark gekostet oder so. Also das war irre teuer. Das Gerät an sich, glaube ich, schon 8.000 Mark damals. Und also das war so die Einstiegszeit, aber das war tatsächlich noch das C-Netz, das kenne ich noch. Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist, aber ich meine mal gehört zu haben, es gab sogar extra Dienste, die dich dann angerufen haben ab und zu mal. Ja, auf dem genau, Ding, damit du wichtig bist. Genau, damit ja. dann mal klingelt zwischen. Die gab es in der Tat, ja. Konntest du okay. dann irgendwie sagen, pass auf, heute um 11.15 Uhr rufst du mich mal an, dann bin ich gerade, da cruise ich gerade durch Bochum in den Stadt. Oh, da muss ich wichtig anrufen. Sein. Das erinnert mich an diese King of Queens Folge, wo Arthur dann plötzlich auch ein Handy hat und keiner ruft ihn an und sitzt dann in diesem Café und überall um ihn herum klingeln die ganzen Telefone und so. Ja. Apropos, immer gern genommen. Ja. Apropos früher, genial daneben kommt ja wieder. Gab es ja letztes Jahr was das Gerücht und dann auch die Bestätigung, dass das wiederkommt. Und geht's schon im März los, 10. März. Haben das sogar nächste Woche vorgezogen schon. Wie, haben Sie den Egon Balder noch mal ausgegraben irgendwie? Ja, haben ihn aus der Kryokammer rausgeholt. Aufgetaut. Der lag neben einer Packung Fischstäbchen, da haben wir den gefunden. Der steht neben hier Peter Obern. Super, gut. Übers Team weißt du auch was? Wer ist mit alles dabei? Weißt du was? Ich gucke auch gerade nochmal. Also ich weiß, der letzte Stand war, dass Hella von Sinnen auch wieder dabei ist. Gott. Die war ja zuletzt gegangen, ne? War in der letzten Staffel ja nicht mehr dabei. Da gab es wohl irgendwie Streitigkeiten oder so. Ist aber auch die letzte Tutti-Frutti-Kohle weg, oder? Da muss man noch ins Fernsehen, ja, oder? Ja, genau. Und Hoeker wohl nicht, aber der hat ja auch irgendwie genug zu tun. Er ist ja auch in irgendwelchen Sendungen. Ich glaube, hier, wer weiß denn sowas, heißt das. Da ist ja relativ viel zu sehen. Und ja, ich gucke mal. Dann wahrscheinlich wechselnde Prominenz wieder, wer gerade so ja, genau. ein Buch oder eine CD rausgebracht hat oder eine neue Serie oder so, ne? Ist dann immer. Gern genommen. Hoeker mag ich sehr gerne in dem, heißt dieses Bitte nicht nachmachen? Mit dem Wiegald Boning zusammen. Der ist übrigens auch dabei, lese ich gerade. Ah ja, gut, okay. Das passt. Dann als Ersatz wahrscheinlich für den Hoeker. Ja, das passt ganz gut, ja. Aufstand der Zwerge. Aber wenn sie gut gemacht ist und vielleicht zeitgemäß angelehnt wird, so mit so einer Retro-Truppe, das kann auch lustig sein für uns ältere Herren. Wir erinnern uns dann. Ja. Also ich finde die Spieleidee ja schön. Ich auch. Also ich mag das glaube ich auch. Ist ja sehr, sehr, sehr zeitlos. Ja. Ja, mal schauen. Obwohl Hoeker ja fast zu schlau war immer, ne, bei der ganzen Geschichte. Der war ja, zu schnell. Ja, ich hätte mal gern den Funk von der Regie gehabt, wie oft sie ihn zurückgepfiffen haben oder wie oft geschnitten worden ist. Also ja, muss uns schon eine Minute geben, ne? Die anderen wollen auch was sagen hier. Also. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die hat er relativ schnell gelöst. Ich habe dann auch überlegt, also dann ob sie den irgendwie gesagt haben, so ja, hier, also wenn ihr das wisst, dann haut das mal nicht gleich raus oder so, zögert das mal so ein bisschen raus oder so. Ich mir vorstellen, weil manche Sachen weiß es denn vielleicht doch, ne? Oder weiß es nicht, aber kommst relativ schnell drauf, während alle anderen irgendwie auf der Leitung stehen. Ich glaube auch so ein Ding war, das mit dem Iglo-Fahrer, was ist ein sogenannter Iglo-Fahrer, und das ist halt der sein Auto nicht von Schnee befreit, sondern nur so einen Bereich in der Frontscheibe freimacht, und um was zu sehen, und dann damit fährt, das ist immer wohl irgendwie der in der Schweiz Iglo-Fahrer. Ah, okay. Ich dachte, das wäre gar nicht mehr erlaubt, weil oben das nachrutschen kann. Aber das ist in der Schweiz sicherlich auch nicht erlaubt. Hier ja bei uns auch nicht. In der Schweiz ticken die Uhren anders. Na, ich glaube eher, wenn es hier nicht erlaubt ist, dann da schon gar nicht. Oder so. Oder so, ja, genau. Und da ist ja jede Strafe gleich ein halbes Monatsgehalt, egal was du machst. Und notfalls wird es von Europa aus erledigt, das Thema, wenn gar nichts mehr hilft. Aber ja. wo du gerade sagst, genial daneben, ist ja fast hier ideal. Du hast auch was in die Richtung, oder? Und wir werden die später nochmal hören mit deinem anderen Format. Ist das richtig? Genau, Gala Be Need In ist ja der, das Podcast-Cover mit dem Anagramm-Namen zu Genial daneben. Und da dachte ich auch dann, wenn ich das beim Day of the Podcast mache, dann kann ich das ja auch in einer kleinen Form bei Night of the Pods machen. Ja, ist ein sehr schönes Format. Ja. Du bist dann auch schon in der Nacht drin, glaube ich, wenn ich das vom Sendeplan richtig weiß. Ja, genau, 21:30, glaube ich. Da ist schon dunkel zurzeit auf jeden Fall. Ja. Pass auf, jetzt, wo wir dich schon da haben, erzähl doch mal ein bisschen, was du machst. Ja, mehrere Podcasts, das weiß ich ja. Du hast ja mehrere Formate am Start. Das könntest du uns eigentlich mal noch schnell, wir haben noch knappe 10 Minuten, mal ein bisschen vorstellen, wo und was man von dir alles hören kann. Weil das ist ja Sinn der Night of the Pods, dass man auch ein bisschen richtig fett Eigenwerbung macht. Ja, also ich habe so eine kleine Infoseite gebastelt, da sind, ich glaube noch nicht alle drauf aktuell, aber maxsnyder.info, da habe ich eine schöne Übersichtsseite gebastelt mit meinem Podcast Nerd-Emission, Sieben Snyder, es spricht, Sting Talks, da bin ich Techniker und Teilzeitgast und der Day of the Podcast und dann halt von, was ich gerade gesagt habe, Gala Be Need In, das habe ich jetzt auch so zum besseren Publizieren und so ausgekoppelt als eigenen Podcast und in Entwicklung auch schon 2 neue Formate. Okay. Da, ja, Gala Be Need In bist ja jetzt auf dem CCC dann schön mit genau, war ich auf dem Kongress. Aufgetreten, ja. Da hat es ja auch illustre Gäste, die durchaus auch in der Podcast-Szene recht bekannt sind, ne? Teilweise. Ja, genau. Ja, Nerd-Emission ist mein Tech-Podcast. Auf der Infoseite steht noch wöchentlich, das stimmt aktuell nicht mehr. War aber mal, also habe ich 2011, war das mein erster Podcast. Ist dann in Pause gegangen und habe dann Podsnyder gemacht, der letztes Jahr, vorletztes Jahr eine Umbenennung bekommen hat in The Insnyder. Das hatte mir eine Gästin vorgeschlagen, so per so einem kurzen Tweet, und dann dachte ich so, ach, eigentlich klingt das ganz nett, und dann macht man noch einen Artikel davor, und dann, ja. Na, okay. War's das? Und dann, es spricht, ist so ein ja kurzer, spontaner Interview-Podcast, wo ich mit einem Mikro, das ist Zoom IQ 5, am iPhone aufnehme und das dann ohne Schnitt in Auphonic reinlade und dank Fürth, der sich dann Audio und die Produktionsbeschreibung nimmt und daraus eine Podcast-Episode bastelt, ist das ja fast instant online nach Beendigung der Aufnahme. Ich brauche dann bloß Titel und ein paar Metadaten eingeben und dann ist das schon online. Okay, das ist und schnell publizier Podcast. Genau. Ja, das, okay. Das habe ich dafür gemacht. Was macht bei mir Störung? Höre ich gerade auf den Lautsprecher? Ich muss hier mal Flugmodus einschalten bei allen Geräten. Störung? Hast du eine Waschmaschine an? Und du hast doch noch ein Ding machst du noch mit einem Kumpel zusammen, oder? Das war doch letztes Jahr bei dem Day of the Pod so das kurz bevor die Lichter ausgingen, habt ihr doch da zusammen was gemacht. Ist das was Festes? Ja, die Sprechstunde, ist, ne? Die Sprechstunde ist, ja, genau. Findet man auch unter spricht.es. Weil es spricht, war schon vergeben, es ist irgendwie ein Tierforum oder so. Ein Tierforum. Ja, okay. Und dann hatte mir jemand auch vorgeschlagen auf Twitter, so spricht.es, und ich so geguckt und ja, ist noch frei. Okay. Das sind immer sehr lustig, die spanische E-Mail, die dann immer kommt, wenn ich die Domain erneuere. Und ja, Sprechstunde war mal so angedacht, also random Leute treffen sich und sprechen und zufällig läuft die Aufnahme und irgendwann kann man sich das dann anhören. Und ja, ist momentan in so, ich setze mich alle paar mit dem Florian zusammen und wir quatschen irgendwie dusselig über ein paar Themen und ohne jetzt groß irgendwie quasi Höreransprache sozusagen, also man, so man so einem Skype-Gespräch lauschen würde. Ah, so Mäuschen spielen. Genau, Mäuschen spielen. Okay. Und es, ja, machen wir dann über letztes Jahr über Morgen höre ich aufgesprochen, die Serie von Pastewka, mit Pastewka. Und das lag dann irgendwie rum und ich so, was mache ich jetzt damit? Ach, dann haue ich das da raus. Und ja, dann haben wir im August letzten Jahres auch dann quasi so die Einjahresfolge gemacht, wo ich dann auch über ein Jahr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren geredet habe. Dann, ja, einmal so random Sachen, über die wir sprechen. Und das mache ich halt auch mit dem Fürth Publisher, weil man da halt relativ einfach einen zweiten Podcast quasi anlegen kann. Ja, okay. Ja, wenn du sagst, mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn ich meine Timeline richtig sehe, du bist ein Nachtarbeiter, oder? Genau, ich bin seit August letzten Jahres bei DAXA in Schönefeld, das ist hier relativ in der Nähe. Und da komme ich mit Bus und Bahn nicht so gut hin. Er ist in zwei Stunden unterwegs. Und Auto habe ich nicht und das Fahrrad dann das schnellste und kürzeste, habe ich irgendwie so 40 Minuten unterwegs. Das geht, ist wunderschön zum Podcast hören. Ja, genau. so eine Folge Teenager-Sex-Beichte, die kriegt man da ganz gut rum. Und so bergig ist das ja auch nicht bei euch da in der Ecke, oder? Nee, genau. Das geht, also ich habe so einen Hügel, wo ich mal so drüber fahre, aber das... Ja, da kann man schieben. Ich fahre da schon. Also es hält sich alles in Grenzen. Das ist jetzt nicht hier irgendwie so wie in Bayern so, kommst aus der Haustür raus, musst erstmal einen Berg erklimmen. Naja, musst du immer gleich genau hier das Werkzeug mit dabei haben. Naja, Bekannter, der war mit mir im Urlaub und also nicht zur selben Zeit, nicht mit mir im Urlaub, eine Woche versetzt und erzählt so, es lag nicht nur 3 Zentimeter Schnee, sondern ein bisschen mehr und die letzten Tage mussten sie dann immer mit dem Auto mit Ketten fahren, weil sie nicht mehr hochgekommen sind. Naja, hier bei uns die Busse haben auch immer so Schneeketten schon drin liegen, vorsichtshalber. Ich wohne ja im Oberbayern, da kurz vorm Skigebiet, da ist das schon so. Jo, pass mal auf, mein Lieber, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ich würde vorschlagen, wichtig immer, hau mal deinen ganzen Twitter-Nix noch rein, weil du hast für jeden Podcast einen eigenen, wenn ich das richtig weiß. Ne? Da kann man ja mal folgen. Day of the Pod, Scala, Schieß mich tot, wie sie auch alle heißen. Vielleicht schaffen wir es, bevor der Hatti uns hier von der Bühne bläst mit der Trompete gleich. Ja, also mein normaler Twitter-Nick @MacSnyder und dann die anderen eigentlich alle mit @NerdEmissionen, @TheInSnyder mit The_InSnyder müsste das sein. Genau. Und GalabinitIn, auch @GalabinitIn mit 2N, also GalabinitIn und das ist ein schönes Zeichen. Eine Minute hast du noch. Day of the Podcast, Day of the Podcast und die Sprechstunde müsste das, glaube ich, müsste der andere noch sein. Okay. Und ja, dann ist bastel ich auch fleißig an einem Eigenmarke, also Podcast-Label-Netzwerk, wie auch immer man sagen will, also eine Dachmarke, so quasi das, was bei Tim Pritloff die Metaebene ist. So. Na, siehst du mal. Gut, ganz schnell noch, kurze Frage. GalabinitIn haben wir heute Abend noch dabei. Mhm. Brauchst du noch Kandidaten oder bringst du welche mit? Weil dann wäre jetzt noch Zeit genug, den einen oder anderen hier an die Bahn zu kriegen. Ja, genau, also so 2 Kandidaten dürfen gerne mitmachen, die brauche ich noch und ja. Okay, na dann haue ich das nochmal über Twitter. Ja. Dass da noch Leute gesucht werden für, ich weiß gar nicht, wann bist du dran? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich glaube 21:30. Ja, das werde ich dann nochmal so vertwittern über den Raucherbalkon, dass da der ein oder andere dann noch dazu stößt. Ich sag vielen Dank nach Berlin. Ja. Oder in Danke den Speckgürtel zurück. Von Berlin und wir machen erstmal Schluss und schauen, wie es weitergeht. Oh. Tschüss.